Schönen guten Nachmittag, Vormittag, Morgen, Abend, wo immer ihr auch seid. Hallo Peter. Hi Reinhard. Wir haben gesagt, wir werden abschließen diese Serie mit wie wir das praktisch erleben können und vor allem, was wir nicht vergessen dürfen, Peter, wie wir in dem leben können. Genau. Ich gebe euch ein paar praktische Schritte her. Das erste Mal, oder der erste Schritt mal, wir müssen mal herausfinden, ob wir in einer falschen oder in einer wahren Identität leben. Mhm. Würde ich sagen, da fangt es mal an. Mhm. Weil wenn ich mir gar nicht bewusst bin, dass ich die Identität in falschen Dingen habe, wie soll ich dann was ändern? Wirst du dem zustimmen? Ja, absolut. Wie finden wir das heraus? Indem wir einfach vielleicht mal schauen, wie es uns geht, wenn wir mal nichts tun. Autsch, würde ich sagen. Da geht es vielen Leuten ouch. Da geht es vielen Leuten ouch. Ich war. Ist das das Einzigste? Nein. Oder man könnte, da könnte man aber ansetzen. Ja, gut anzusetzen. Ich habe, vor 2 Wochen haben wir hier aufgenommen, auch im Studio. Da war Daniel hier, Daniel flog rauf und wir nahmen Englisch-Portugiesisch auf. Nein, nur Portugiesisch. Wir nahmen Portugiesisch Podcast auf, Portugiesisch YouTube. Ich nahm einige Brasilien-Kitzka-Sachen auf und wir haben auch Devotions aufgenommen. Mhm. 3 Tage lang Devotions. Und da Daniel nicht mehr in Teresina lebt und er dann eben von Sao Paulo hierher fliegen muss, da versuchen wir die Zeit so gut wie möglich zu nutzen. Ist ja klar. Als er im Haus gelebt hat, das Studio im Haus war, der Videomaker im Haus war, da ist das ganz easy. Was wir heute nicht schaffen, ja, morgen, übermorgen, weißt du. Nur hier ist es anders. Am Donnerstag geht der Flieger und da fliegt er weg. Also nutzen wir die Zeit eben so gut wie möglich. Ist auch weise. Und 5:45 Uhr in der Früh holt mich der andere, Daniel ab, der Montero. Wir fahren Tennis spielen. Und wir spielen und es ist ein Spiel, weißt du, so, du spielst ja auch Tennis. So 1:0, 1:1, 1:2, 2:2 vom Satz her, von den Games her, weißt du. Und dann 5:6 und dann 6:6 und Tiebreak. Also das Spiel hat wirklich sehr lange gedauert. Und dann war es 1:1 in Sätzen. Und jetzt hatten wir schon 2 Stunden gespielt oder 2 Viertelstunden sogar. Und Daniel sagte, ach, das wäre so schön, auch wirklich noch einen Satz zu spielen, zu sehen, wer gewinnt dieses Spiel. Aber du kannst eben nicht, weil du musst arbeiten gehen. Ich habe gesagt, wir spielen jetzt ganz mit Ruhe dieses Spiel fertig. Wir haben 3 Stunden und 25 Minuten gespielt. In der Hitze. Und dann hat sie mir gesagt, ja, aber musst du nicht arbeiten, musst du nicht im Studio? Und ich habe gesagt, nein, ich muss mich jetzt mit dir hier vergnügen. Das ist Spaß. Ich hätte sowas nie machen können, bevor ich meine Identität hatte. Niemals. Mhm. Bevor ich nicht wusste, wer ich wirklich bin, der Geliebte, auch wenn er nicht für ihn arbeitet. Und da hast du einen guten Ansatz gemacht. Nämlich, ehrlich zu sein, wie geht's dir, wenn du nichts tust? Mhm. Wie lange? Ein Tag lang? 90 Tage. Oder was dazwischen? Ich mache nämlich im Jahr 2025 90 Jahre Auszeit. 90 Tage. 90 Tage Debbie und ich alleine in die USA. Die Handynummer wird da gewechselt, alles wird. Die kriegen Vollmachten von mir. Brasilien Kids Care kriegt Vollmachten von mir. Daniel hat Vollmacht von mir. Alle kriegen Vollmächte und ich werde 90 Tage nicht tun, dann werde ich sehen, ob ich Identität habe. Dann machen wir eine letzte Episode danach noch. Vielleicht fühle ich mich so wohl, dass ich 180 Tage mache. Warum nicht? Aber die Zeit nehme ich mir wirklich, ja. Aber ich denke wirklich, weißt du, weil zum Beispiel, als ich nicht wusste, wer ich in Christus war, da musste ich tun, damit ich das Gefühl hatte, jetzt war ich wer. Heute tue ich, weil ich einfach Spaß habe, der Geliebte in Jesus den anderen Menschen zu dienen. Und da ist ein unwahrscheinlich großer Unterschied, nämlich, wie geht es dir drinnen? Ja. Nicht kannst du tun, kannst du nicht tun. Wie geht es dir drinnen? Und viele Christen, wenn wir ehrlich sind, Nichtstun, die schaffen das nicht. Die sind innerlich, sind die einfach, die haben keine Ruhe, keinen Frieden. Da kommen wir beide doch auch her, oder nicht? Ging es dir dann nicht so? Furchtbar. Unruhe, Unruhe, Unruhe. Ich war nicht auszuhalten. Du warst nicht auszuhalten? Nein. Beim Arbeiten war ich, wenn ich, solange ich arbeiten konnte, solange ich prophetische Worte weitergeben konnte, lehren konnte, Bibelstudien ausarbeiten konnte, weißt du, was Gott zu mir mal gesagt hat? Reinhard, wenn du nie wieder eine Predigt predigen dürftest, würdest du mich gleich lieben. In Schwarze getroffen. Da wusste ich, ich habe nur Identität in dem, was ich tue. Nur. Also das ist mal ein guter Ansatz. Stell dir ehrlich die Frage, vielleicht sollte die Leute, die nah an dir sind, fragen, du, wie geht's mir, wenn ich nichts tue? Bin ich dann trotzdem noch eine ruhige, angenehme Person? Liebst du in meiner Gegend zu sein, in meiner Nähe zu sein, wenn ich nichts tue? Ich sage jetzt nicht, ich rede nicht vom Faulsein. Ihr wisst ja, wovon ich rede. Einfach ehrlich ins Herz zu schauen und die anderen Leute zu fragen, wie bin ich für dich, wenn ich nichts tue? Wow. Denn die Leute, die uns lieben, sollten ja eigentlich ehrlich mit uns sein. Und den Heiligen Geist zu fragen, natürlich. Ganz klar zu fragen, den Heiligen Geist. Heiligen Geist, offenbar mir mein Herz. Wisst ihr, ich hatte so eine tiefe Sehnsucht zu sehen, was in meinem Herzen ist. Ich habe zum Herrn oft gesagt, Herr, und wenn du sonst niemand findest, verwende den Teufel, um mir zu zeigen, was in meinem Herzen ist. Wow. Habe ich wirklich ernsthaft gebetet. Wenn es sonst niemand gibt, auch wenn es der Teufel ist, ich will wissen, was in mir drinnen ist. Ich habe so lange mit der Lüge gelebt, dass ich Identität habe, die ich gar nicht hatte. Weißt du, ich habe so eine tiefe Sehnsucht, ständig mein eigenes Herz zu sehen, die Spiegel zu sehen, die das Leben mir vorhält. Und wenn der Heilige Geist, wenn du ihn bittest, der liebt es ja, dir zu zeigen, was drin ist. Nur mach nicht den Fehler, mit ihm dann nicht zu kooperieren. Da betrübst du ihn. Da dämpfst du ihn. Und schadest dir selber. Natürlich, weil du sagst, Heiliger Geist, zeig mir, was drin ist. Wenn er dir zeigt und wenn du dich dann wehrst, verteidigst, selbst rechtfertigst, dagegen ankämpft, sagt er, okay, du willst es ja gar nicht wissen. Alles klar, akzeptiere. Den freien Willen wird er nicht übergeben. Also frag den Heiligen Geist, schau ehrlich in dein Herz hinein und frag die Menschen auch, mit denen du dich umgeben hast, die eben mit dir das Leben teilen. Das würde ich sagen, ist mal eine gute Art und Weise herauszufinden, wer wir wirklich sind. Aber ich denke, da gibt es noch einen guten Ansatz. Wie wäre der? Nämlich, ganz ehrlich zu sein mit dir selbst, welche Gefühle, welche Empfindungen habe ich, wenn ich tue und ich bekomme kein Lob dafür? Wenn ich tue und es wird nicht geschätzt, was ich getan habe. Also den Resonanzcheck machen. Genau. Denn wenn du tust, weil du etwas brauchst, Lob, Anerkennung, Ehre, Achtung von anderen Menschen, dann hast du keine Identität. Dann ist die Identität im Tun. Aber wenn du tust, weil du Identität hast, ob die Leute das mögen oder nicht, ob die Leute das sagen danke oder nicht, das spielt null Rolle in dir mehr. Weil du tust es ja nicht mehr, um irgendetwas zu bekommen, weder Selbstwert, noch Selbstachtung, noch Selbstschätzung, nichts mehr. Du tust es nicht mehr, weil du etwas brauchst. Du tust es einfach, weil du weißt, wer du bist. Und von dem her tue ich auch. Und das ist, denke ich, ein guter Check. Wie geht es dir, wenn du tust und niemand schätzt es? Da kommt auch die Kategorie rein, wenn Leute im Prinzip gar nicht sehen, dass du was tust. Wenn du gar nicht gesehen wirst, wenn du im Hintergrund bleibst. Ein wahrer Diener ist ein Diener, der glücklich ist, wenn er dienen kann und niemand sieht. Mhm. Ja. Also ich denke, das sind mal gute Wege zu sehen, was wirklich in uns los ist. Und wenn wir dann erkennen, ich kann nicht sitzen und trotzdem nicht noch wertvoll fühlen, da fühle ich, da habe ich kein, ich, wer bin ich denn? Habe ich gar keinen Wert mehr. Und wenn wir das merken, dann müssen wir natürlich, und das müssen wir auch, wenn wir das nicht klar so sehen, sollen wir auf jeden Fall tun. Dann sollen wir einfach wirklich durch die Bibel hindurchgehen und diese Tatsachen nehmen. Wer ich in Christus bin, Gerechtigkeit in Christus, heilig in Christus, geliebt in Christus, Neuschöpfung in Christus, vollkommen in Christus. Und wenn ich alle diese Dinge, geliebter Sohn in Christus, und wenn ich diese Dinge mir nehme und jeden Tag die aufs Herz schreibe, und für mich das ist der Schlüssel, ich muss mir die Zeit nehmen. Es führt halt kein Weg ums Herz, weißt du, Peter? Ich muss mir die Zeit nehmen. Jesus, danke, dass ich einfach so, wie ich bin, geliebt bin. Und dann schließt du die lieben Äuglein und sagst du, wow, ich bin geliebt. Jesus, danke, dass wenn ich heute nichts tue, ich bin ganz gleich geliebt. Ich darf sein. Ich darf sein. Danke, dass ich sein darf. Und dann meditierend diese Wahrheiten im Herzen zu ergreifen und einfach auch dranbleiben. Leute sagen zu mir immer wieder, Reinhard, ich meditiere eh, aber es ändert sich nichts. Weißt du, und insofern kann ich dem nicht zustimmen, weil meditieren ist ja nichts etwas, was du 3 Wochen lang tust und dann brauchst du nie mehr wieder meditieren. Das ist wie ein Lebensstil. Ja, genau. Ein permanenter Leben. Wir leben meditierend. Wir leben die Wahrheiten Gottes nachsinnend. Wir leben permanent nachgrübeln, Bilder auf unserem Herz zu malen von genau dem, was wir in Christus sind. Das muss ein Lebensstil werden, oder siehst du das anders? Nein, seitdem ich damit angefangen habe, ich kann damit noch nicht mal aufhören. Das geht gar nicht. Wenn ich das tue, merke ich das aber auch sofort. Mhm. Ging es dir, nachdem du damit angefangen hast, nach der Auszeit, ging es dir dann ähnlich intensiv weiter, dass du darin weiter gegraben hast, weiter meditiert hast, die Dinge am Leben gehalten hast in deinem Herzen? Ja, weißt du, ich weiß, diese Aussage, die ich jetzt mache, die kann auch missverstanden werden, aber das ist okay. Manchmal habe ich, man hat fast so das Gefühl, man wird süchtig danach. Hm. Weißt du, so richtig. Mhm. Richtig, weißt du, das Meditieren, es macht fast wie süchtig, in dem Sinn, dass mein Herz braucht es, in diesem Zustand zu leben. Mein Herz braucht es, permanent nachzusinnen, wer ich in Christus bin, der Geliebte, der Geschätzte, der Angenommene. Und dieses, es ist ja keine schlechte Sucht, es ist ja eine angenehme Sucht, weißt du, ein ich brauche das, ich muss das haben, ich will das haben, ich will das nicht loslassen. Ein permanenter Lebenszustand. Und ich denke, es ist ein bisschen ein falscher Ansatz, wenn Christen denken, ich muss in der Früh eine stille Zeit mit dem Herrn haben und das ersetzt meinen Lebensstil der Meditation. Das ist ein falscher Ansatz. Ja, weil es halt was Permanentes ist. Eben. Eine Abhängigkeit ist eine Abhängigkeit, ohne die ich nicht kann. Und eine Unabhängigkeit habe ich ja gar nicht mehr. Ich muss halt die richtige Abhängigkeit haben. Schön gesagt. Und diese Abhängigkeit von Jesus war das, was mich halt frei gemacht hat von dem von der ganzen Sucherei. Ja, weißt du, das ist so schön. Paulus hat uns das ja vorgelebt. Dieses permanente Nachjagen, dieses permanente Dranbleiben, dieses nicht locker lassen, dieses, das ist mein Lebensstil. Stell dir vor, du kommst heute Abend nach Hause in unser Haus und dann sagst du zu Lena, Lena, ich habe jetzt eine neue Strategie für unsere gute, tolle Ehe. Ab sofort machen wir das so. Jeden Morgen von 7 bis 8, die Zeit gehört dir. Handy lege ich weg. Da kriegt niemand die Zeit. Niemand darf mich stören. Von 7 bis 8 Uhr, das ist unsere Zweisamkeit. Die gehört uns. Aber dann bitte sprich mich nicht mehr an bis morgen 7 Uhr früh. Mhm. Ich habe dir doch meine Stunde gegeben. Bitte lass mich in Ruhe. Und denk nicht, dass du was von mir haben könntest. Schick mir bitte keine Nachrichten. Ich habe dir doch eine Stunde gegeben am Morgen. Deine Ehe wäre ein Chaos. Absurd. Und wie viele Christen denken sich, die Stunde in der Früh, das reicht? Ich habe doch meine stille Zeit gehabt. Ja, das wäre ja wie wenn ich morgens eine Stunde lang atme und das reicht. Siehst du, ich beziehe es nur auf die Beziehung, auf die Ehe. Er macht es gleich zu einem Lebensnotwendigen. Ohne Atmen stirbst du ja. Ja, aber das stimmt. Ja, diese Gedanken, dieses Meditieren. Ich fand es schön, dass du gesagt hast, dass man da gar nicht mehr ohne kann. Ja. Es ist eine gute Abhängigkeit. Ich denke auch. Eine richtig gesunde Abhängigkeit. Eine, die einen in eine Sphäre bringt, wo du weißt, dass du weißt, da bist du richtig. Ja, genau. Du bist da einfach richtig. Ja. Mit Worten nicht zu erklären, aber du weißt es. Und wenn das ein Lebensstil ist, dann erlebst du dieses permanente, es ist alles okay, weil ich weiß, wer ich bin. Ja. Dann kommt jemand und lehnt dich ab und dein Herz sagt, es ist alles okay, ich weiß, wer ich bin. Genau. Dann machst du einen Fehler. Und dein Herz sagt, es ist alles okay, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Geliebt, gerecht, heilig, vollkommen angenommen, unabhängig von dem, was ich tue. Und wenn du das als Lebensstil machst, das permanent darüber nachsinnst, darüber meditierst, dich das zu mit deinem Herzen verbindest, dann weißt du, wer du bist. Und wenn du weißt, wer du bist, geht's dir gut. Richtig gut. Ja. Ich bin froh, wir wissen, wer wir sind. So dankbar, ewig dankbar, ewig dankbar. Ja. Um dieses Wissen, um diese Sicherheit, um diese Zufriedenheit. Johannes wusste es. Der Jünger, den der Herr liebte. Das hat er über sich gesagt. Mhm. Er war der Einzige, der das geschrieben hat. Matthäus, Markus, Lukas haben das nie gesagt, nur er. Er wusste es. Der Jünger, den der Herr liebte. Mein Freund, mögest du auch zu dem Punkt kommen, dass wenn dich irgendjemand um 3 Uhr nachts aufweckt und sagt, wer bist du? Du sagst, gerecht, heilig, geliebt, angenommen, akzeptiert, vollkommen. Was? Ah, ja, das bin ich ja wirklich in Christus. Nur wer du in Christus bist, das erkennst du an. Alles andere erkennst du nicht mehr an. Mach das zur Praxis, lebt das. Wir sagen wieder Tschüss hier vom heißen Studio in Teresina. Ciao, ciao. Ciao.